Kundgabe 2177. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.12.1941. Glaube. Ohne Glauben ist das Erdenleben schwer tragbar für einen jeden Menschen. Denn ohne den Glauben fehlt ihm jede Verbindung mit Gott. Und also mangelt es ihm auch an Kraft. Und wiederum muss Gott dem Menschen Lasten auferlegen, weil er durch diese den Weg zu Gott nehmen soll. Er soll gläubig werden. Oder sein schwacher Glaube soll gestärkt werden. Der Gläubige beugt sich dem Willen Gottes und erträgt geduldig, was ihm auferlegt wird. Denn er schöpft die Kraft aus seinem tiefen Glauben. Und Gott hilft ihm tragen, wogegen der Ungläubige ohne jegliche Kraftzufuhr ist und fast zusammenzubrechen droht unter seiner Last. Glauben heißt überzeugt sein von der Liebe Gottes, die sich der Not des Erdenkindes erbarmt und ihm Hilfe sendet, wenn der Mensch zu verzagen droht. Glauben heißt ferner, alles für möglich halten, so Gott es will. Und Glauben heißt von seiner Vaterliebe voraussetzen, dass er es will. Dass er die Not des Menschen verringert, so er sich ihm vollgläubig anvertraut. Es muss der Mensch aber auch wissen, dass die Liebe Gottes besorgt ist um das Seelenheil des zu ihm Bittenden. Er muss wissen, dass Leid zu tragen ihm oft auferlegt werden muss, weil die Seele in Gefahr ist, sich zu verlieren. Und also muss der Glaube des Menschen so tief sein, dass er auch dann nicht an Gott und seiner Liebe zweifelt, wenn seine Hilfe nicht gleich erkennbar ist. Sich Gott bedingungslos hingeben und sowohl Freude wie auch Leid aus seiner Hand ergeben entgegennehmen, ist ein Beweis unerschütterlichen Glaubens an Gottes Liebe. Und einen so tiefen Glauben lohnet Gott. Es kommt nichts im Leben zwecklos über den Menschen. Alles ist nötig zur geistigen Höherentwicklung, zu seinem Ausreifen. Und oft muss der Mensch durch große Seelennöte gehen und durch tiefes Leid geläutert werden. Er muss zum Nachdenken veranlasst werden, wenn er es ohne Leid versäumte. Und dann muss sich sein Glaube bewähren. Ein seichter Glaube ist eine Gefahr für den Menschen. Und darum müssen ihm Prüfungen auferlegt werden. Doch immer ist die Liebe Gottes bereit. Und er steht dem Menschen bei in der Not, so wie sich nur der leiseste Gedanke Gott zuwendet. Denn Gott ist die Zuflucht eines jeden, der gläubig ist. Amen.